Lob und Tadel, Rede und Gegenrede, Chance und Entwicklung, Kritik, die aufbaut, Kritik, die niederschmettert. Mach weiter. Geh deinen Weg.